Erster, ich möchte es so erklären, solange ein Erbe noch ein Kind ist, unterscheidet er sich nicht von einem Sklaven, obwohl ihm eigentlich alles gehört. Zweiter, er steht unter der Aufsicht von Vormündern und Verwaltern, bis die Zeit erreicht ist, die sein Vater im Voraus festgelegt hat. Dritter, genauso war es bei uns, denn solange wir geistlich noch nicht reif waren, waren wir Sklaven der weltlichen Regeln und Mächte. Vierter, als jedoch die richtige Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einer Frau geboren wurde und unter der Herrschaft des Gesetzes lebte. Fünfter, er kam, um die Menschen freizukaufen, die unter dem Gesetz standen, damit wir als Kinder Gottes angenommen werden konnten. Sechster, weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der laut Abba, Vater, ruft. Siebter, deshalb bist du kein Sklave mehr, sondern ein Kind Gottes, und wenn du sein Kind bist, dann bist du durch Gott auch sein Erbe. Achter, früher, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr Göttern gedient, die in Wirklichkeit gar keine göttliche Natur besitzen. Neunter, jetzt kennt ihr Gott aber, oder besser gesagt, ihr werdet von ihm erkannt, warum wollt ihr dann zu den schwachen und armseligen Regeln zurückkehren, denen ihr wieder dienen wollt? Zehnter, ihr achtet wieder streng auf bestimmte Tage, Monate, Festzeiten und Jahre, als ob diese euch retten könnten. Elfter, ich mache mir große Sorgen um euch, weil ich befürchte, dass meine ganze Arbeit für euch umsonst gewesen sein könnte. Zwölfter, ich bitte euch, liebe Brüder, werdet so frei wie ich, denn ich bin auch so geworden wie ihr, ihr habt mir früher nie etwas Böses getan. Dreizehnter, ihr wisst doch, dass ich euch das Evangelium zum ersten Mal verkündet habe, als ich körperlich sehr schwach und krank war. Vierzehnter, obwohl mein körperlicher Zustand eine Prüfung für euch war, habt ihr mich nicht verachtet, sondern mich wie einen Boten Gottes oder wie Christus Jesus aufgenommen. Fünfzehnter, wo ist eure damalige Freude geblieben? Ich kann bezeugen, dass ihr euch damals sogar die Augen ausgerissen hättet, um sie mir zu geben. Sechzehnter, bin ich jetzt etwa euer Feind geworden, nur weil ich euch die Wahrheit sage und ehrlich zu euch bin? Siebzehnter, diese Leute bemühen sich zwar sehr um euch, aber sie haben keine guten Absichten, sie wollen euch von mir trennen, damit ihr euch nur noch für sie einsetzt. Achtzehnter, es ist gut, wenn man sich immer mit Eifer für das Gute einsetzt, und zwar nicht nur dann, wenn ich persönlich bei euch bin. 19. Meine lieben Kinder, ich leide wegen euch wieder Schmerzen wie bei einer Geburt, bis Christus in eurem Leben eine feste Gestalt annimmt. 20. Ich wünschte, ich könnte jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton mit euch reden, weil ich momentan nicht weiß, wie ich mit euch umgehen soll. 21. Sagt mir doch, ihr wollt unbedingt unter dem Gesetz leben, aber hört ihr eigentlich nicht, was im Gesetz geschrieben steht? 22. Es steht dort geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin Hagar und einen von der freien Frau Sarah. 23. Der Sohn der Sklavin wurde auf ganz natürliche Weise geboren, aber der Sohn der freien Frau wurde aufgrund eines Versprechens Gottes geboren. 24. Diese Geschichte hat eine tiefere Bedeutung, denn die beiden Frauen stehen für zwei Bündnisse, das eine stammt vom Berg Sinai und führt in die Sklaverei. 25. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem heutigen Jerusalem, da diese Stadt mit ihren Bewohnern in Unfreiheit lebt. 26. Das himmlische Jerusalem hingegen ist frei, und diese Stadt ist unsere geistliche Mutter. 27. Denn in der Schrift steht, freue dich, du Unfruchtbare, juble laut, du Frau ohne Geburtswehen, denn die Einsame wird mehr Kinder haben als die Frau mit Ehemann, 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder, die aufgrund des Versprechens Gottes geboren wurden. 29. Damals verfolgte der Sohn, der auf natürliche Weise geboren wurde, den Sohn, der durch die Kraft des Geistes geboren wurde, und so ist es auch heute. 30. Aber was sagt die Heilige Schrift dazu? Vertreibe die Sklavin und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht zusammen mit dem Sohn der freien Frau erben, 31. Deshalb, liebe Brüder, sind wir nicht Kinder der Sklavin, sondern wir gehören zur freien Frau und sind somit frei.